Chastelmar Weile. Währenddessen geht Gawain in einem ähnlichen Abenteuer vor. Eines Tages gelangt er an einen Fluss, im Blickfeld ein außerordentliches Schloss. Der Schiffer, der ihm hilft, den Strom zu überqueren, ist ein Ritter namens Plippalinot. Er hat die Macht zu richten, Gefangene zu machen und auch freizulassen. Er freundet sich mit Gawain an und bringt ihn zum anderen Ufer. So beginnen die unglaublichen Abenteuer des Kameraden Parzivals. Sie sind miteinander verwandt über den Ur-Ur-Ur-Urgroßvater von Parzival, der väterlicherseits Urgroßvater von Gawains Mutter war, der ein Sohn von Königslot von Norwegen und Sangive war. Demnach ist Gawain der Neffe König Arthurs, mit dem er zusammen aufgewachsen ist und erzogen wurde. Gawain befindet sich nun dem verwunschenen Schloss gegenüber, wo Klinschor oder Klingsor 400 Jungfrauen mittels einer magischen Verzauberung gefangen hält. Dieses Schloss stellt etwas Geistiges dar, es ist aber auch ein Lockvogel. Es hat in seiner Mitte einen großen Pfeiler, mit dem man in die Ferne schauen kann und in dem alle Dinge sich widerspiegeln, die um das Schloss herum auf viele Meilen in der Runde geschehen. Es bleibt also gesagt, dass der Pfeiler, die Säule, ursprünglich der Vril war, die verlorene Macht der arischen Rasse, jene verkümmerte Drüse, die zu sehen gestattet, was heute niemand mehr sieht. Die Symbolik des Schlosses haben wir schon vorher behandelt. Wir sind also erneut im Lande Kastilien. In Chastelmar Weile befinden sich die Schätze von Tabronit oder Thule. Klingschor, Herzog von Terre de Labour. Laburu ist das Hakenkreuz in der baskischen Sprache und bedeutet die vier Böen des Ra. Mütterlicherseits ein Vetter von Virgilio de Napolis, war der Geliebte der Iblis, Gemahlin des Königs Ibert von Sizilien, der ihn mit seiner Frau im Bett überraschte und ihn entmannte. Seitdem hat Klingschor sich zurückgezogen in sein Schloss der Steineiche Carlot Enbolot auf Sizilien, vielleicht auch in Apulien, Mittelpunkt des Hohenstaufenreiches Friedrichs II. Er wandte seine Zauberkunst zuerst an einem Ort namens Persida an, seltsamer Name, wie viele andere dieser Geschichte, der nichts mit Persien zu tun hat, obwohl er möglicherweise etwas mit Niedertracht zu tun haben könnte. Klingschor erscheint somit als ein Druide im negativen Sinne, den man diesen Zauberern zuschrieb. Ein involutionierter, entmannter Druide. Hier könnte die Vermischung und der Fall eines Druiden symbolisiert sein. Die Entmannung in Verbindung mit seiner Magie ist etwas, in deren verborgenen Sinn man einzudringen versuchen muss. Friedrich II. Ließ sich auch von einem Zauberer, Skot, begleiten, auf den wir uns in das Goldene Band bezogen haben. Klingschor lebt demnach in einer Burg auf einem uneinnehmbaren Felsen. Von dort aus übt er seine Macht über Chastelmar Weile aus, was auch ein verzaubertes Schloss oder wunderbare Keuschheit bedeuten könnte. Nach dem Sieg Gawains über die Prüfungen, die sich ihm auf der Burg stellen, und in seiner Liebe für die Herzogin Orgeluse, verliert Klingschor seine Macht über die Burg. Dagegen wird Gawain den Exilierten, die sich dort als Gefangene einer unsichtbaren und mächtigen Kraft, einer Verzauberung, einer Hypnose auf Entfernung befanden, die Rückkehr in das Heim der Vorfahren erlauben können. Man kann also feststellen, dass diese Prüfung Gawains, der den Gral nicht findet, doch eine Ergänzung derjenigen Parzivals und so bedeutend wie jene ist. Beide gleichen einem Sieg des Amor und verwirklichen sich mit der Dame im Herzen und im Sinn und mit dem Schwert in der Hand in unzähligen Kämpfen. Gawain ist für die Zerstörung der Verzauberung einer Hypnose auf Entfernung verantwortlich, die die arischen Hyperboreer gefangen nahm und es ihnen nicht gestattete, in das Heim ihrer Vorfahren, das Hyperborea des goldenen Zeitalters, zurückzukehren. In der Burg kämpft er zunächst gegen einen Löwen und besiegt ihn. Dann steht er der Prüfung des kreisenden Ruhebettes gegenüber, wie ein verrenkter Pol, wo ihn hunderte von den Mauern abgeschlossene Speere durch automatische und unsichtbare Kräfte sehr verwunden. Die weisen Frauen, die Nornen, angeführt von der Königin Arnive, König Arthurs Mutter und auch eine Gefangene werden ihn mit Kräutern heilen. Da Clinchor Wort und Ehre besitzt, muss er das durch seine eigene Zauberei eingeführte Gesetz erfüllen, so er von dem Held des Armor besiegt wurde. Seine Verzauberung löst sich. Die Strafen der Liebe, die Gawain erleiden musste, sind viele. Bevor er zu dieser Burg gelangte, kämpfte er zur Verteidigung eines anderen als vereidigter Ritter eines Mädchens, das ihm ihren höfischen und reinen Amor entgegenbringt und ihn bittet, in ihrem Namen zu kämpfen. Gawain nimmt an. Was ihm dieses Mädchen sagt, verdient hier wiedergegeben zu werden. Gawain erinnert die Worte Parzivals, mehr Vertrauen in eine Frau als in einen Gott zu setzen. Parzival hatte gesagt, ich gehöre einem Geschlecht der Liebe an. Und König Arthur bekannte, ich habe nie eine wunderbarere Erfindung als das Thema Liebe erlebt. Er sagt dies am Schlusse dieser Geschichte. Selbst Wolfram von Eschenbach bekennt bei Beendigung des 6. Kapitels und damit seines Werkes, es für Frau Liebe geschrieben zu haben, von ihr nur den Preis eines guten Gedankens erwartend. Dem jungen Prinzesschen ergeben, sagt Gawain, bevor er in den Kampf eintritt, lass mich mein Schwert in deine Hand geben, damit du es berührst. Wenn jemand mit mir in Wettstreit treten will, wirst du für mich kämpfen, denn während alle mich kämpfen sehen, wirst doch du es sein, die in mir kämpft. Und sie antwortete, ja, ich werde dein Schild und deine Verteidigung, dein Herz und dein fester Glaube sein. Wenn das Unglück drohen sollte, werde ich deine Führerin und deine Freundin sein, das Dach, das dich vor dem Sturm beschützt und dir süße Ruhe gibt. Meine Liebe wird dich mit dem Frieden umgeben und dir das Glück bringen, wenn du der Gefahr gegenüberstehst, so dass dein Mut niemals nachlässt. Ich werde deine Burg und die Burgherrin und im Kampfe immer bei dir sein. Wenn du deinen Glauben nur in mich setztest, werden weder das Glück noch der Mut dich verlassen. Hier sieht man, dass die Liebe nichts mit dem Alter zu tun hat. Diese Jungfrau drückte sich wie eine Frau aus. Ihre Jahre erfüllen sich auf einer anderen Ebene. Die der Liebe, Amor. Nun muss sie den Geliebten ein schützendes Pfand, ein Zeichen geben. Sie weiß nicht, was sie machen soll, denn sie ist ein Mädchen ohne Erfahrung in diesem höfischen Ritual. Sie fragt ihre Schwester, ob sie ihm ihre Puppe schenken darf. Dann fragt sie ihren Vater. Und dieser entscheidet, dass die Mutter ihre Meinung dazu geben sollte. Diese ist dafür, dem Kind ein schönes Gewand anzufertigen, diesem einen Ärmel abzuschneiden und ihn den Krieger zu schenken. Gawain wird seinen Kampf bestehen, dabei dieses schützende Pfand tragend.